Dokumentation. Arme Leute. Viele Leute sind nicht deshalb arm gewesen, weil sie nichts zu eigen haben würden. Manchen mangelt es schlicht an einer zutreffenden Vorstellung davon, was etwas wert sein wird und wie man es erhält. Wertgefühltüge sind unbeständig von ihrer Art. Wer etwas auf sich gehalten hat, hat auf seinen Geschmack vertraut, wenn es um den Erwerb von Gütern gegangen ist. Eine Philosophie anderer Leute ist keine für uns selbst gewesen. Was wir verstanden haben, haben andere Leute ebenfalls nicht gewürdigt. Da tun wir es ihnen gleich. So haben wir damit begonnen, uns auf uns selbst zurückzuziehen. Jeder Schritt nach vorne ist ab da ein Zugewinn gewesen. Dokumentation. Anleitung. Aufgrund der Dimension jener Dinge, welche Matthias Schneider öffentlich zur Lesung dem Publikum im Internet bereitgestellt hat, scheint es erforderlich zu sein, eine kleine Anleitung dazu zu geben. Die Fragestellung, wie solche Dinge gut von Ihnen rezipiert werden können, wäre ihm wichtig zu klären. Schneider möchte diesen Sachverhalt hier besprechen. Dank einiger Rückmeldungen aus seinem Bekanntenkreis hat Schneider es erfahren, dass im Alltag allein nur wenig Zeit vorhanden ist, um der hier gegebenen Fülle an Schriften und Bildern ausreichend genug Beachtung zu schenken. Schneider sucht darum nach einem Ansatz, getreu dem er seine Textsammlungen so aufbereiten kann, dass die Leserschaft kaum zusätzliche Mühe beim Betrachten davon haben wird. Schließlich soll man sich doch dabei erholen können, während man hieran etwas verweilt hat. Das von Schneider dargestellte sollte nicht ins Uferlose auswachsen. Ein solches Idyll, wie es das Werk hier für den Autor verkörpert, soll in aller gegebenen Beschaulichkeit gedeihen. Er möchte sein Kunstschaffen in einer harmonischen Weise für sie aufbereiten, wie sie dazu gleichwertig ist. Auch möchte er sich auf eine Darstellung der relevanten Anteile davon beschränken. Schneider wird sich von Zeit zu Zeit mit dem Arbeiten an den einzelnen Wikis zurücknehmen und deren Inhalte einfach einmal bei sich nachwirken lassen. Er bewahrt sich so seine Ruhe im Umgang damit. Auch er bedarf gewisslich mancher Phase der Erholung und Regeneration. Sie teilt er sich von Zeit zu Zeit einfach zu. So wird ihm das Weitere wahrscheinlich einmal gut gelingen können, wenn es ihm gefallen hat, daran weiterzuarbeiten. Es hat dem Autor Schneider zudem als etwas Gutes gegolten, keine allzu besonderen Dinge zu leisten. Das Gewöhnliche hat bei ihm mit der Zeit einen hohen Stellenwert erhalten. Darum festigt er nun vornehmlich den trivialen Aspekt seiner Werke, wenn er an ihnen arbeitet. Er bräuchte nicht noch extravaganter mit seinen Dingen zu werden, als er das eh schon gewesen ist. Vielmehr gilt es ihm etwas, sich gemäßigt im eigenen Verhalten an eine Verbesserung der Qualität seiner Schriften zu machen. Im Nachgang daran sollen auch seine anderen Betätigungen dazu passend ausfallen. So hat er es sich beispielsweise vorgestellt, dass er sich mäßig und ordentlich im Verhalten mit seinen Malereien oder bei seinen musikalischen Improvisationen zeigen möchte. Launenhaft möchte der Autor unterdessen nicht gewirkt haben. Er gesteht es ihnen zu, es eventuell besser zu können als er. Sehen Sie sich seine Dinge doch bitte trotzdem an. Zeigen Sie es aber bitte auch auf, was Sie gut gekonnt haben, und halten Sie das nicht verborgen. Einen solchen Schatz einmal gehoben zu haben, wird vielleicht auch für Sie ein eigentliches Glück bedeuten können. Dokumentation. Die Worte einmessen und ausrichten. Das schwierige Problem der Vermittlung von persönlichen Ansichten zum Dasein als Mensch und jenem damit verbundenen Leben bringt es mit sich, dass der Autor Schneider seine Dinge im besten Fall in einer einheitlichen Weise darstellen soll. Eine solche Erforderlichkeit besteht fort, obwohl nicht alles von ihm Geschaffene in idealer Weise aufgestellt und eingesetzt worden ist. Das anzuerkennen, hat Nott getan. Jener Sachverhalt, dass er seine Werke aus einem eigenen Antrieb verfasst oder hergestellt hat, hat nicht bedeuten sollen, dass er viel zu vermitteln hat. Vielmehr hat er damit sein eigenes Dasein in einer verbesserten Manier auszugestalten versucht. Er hat dazu die Sprache eingesetzt und vornehmlich auf Deutsch geschrieben. Das ist seine Muttersprache, in ihr möchte er auf eine kreative und inspirierte Weise wirken können. Er hat von seinen eigenen Dingen mit Freunden und Bekannten gesprochen und manchen der dabei aufgekommenen Gedanken hernach schriftlich fixiert. Seine Schriften resultieren aus dem, was er zuvor bei Dialogen an Kenntnissen aufbereitet hat. Manches davon hat er dokumentiert. Dabei ist sein Vermögen als Sprachgestalter zum Tragen gekommen. Der Grenzpunkt einer Innenwelt zur Umgebung einer Umwelt ist der essentielle Anteil, von dem er etwas wahrgenommen und für den er gesorgt hat. Er bewacht ihn regelrecht. Das entspricht jenem Erkenntniszustand, welcher es besagt hat, dass der Mensch um seine Existenz etwas gewusst hat. Daraufhin hat er es sich abverlangt, dass er seine eigenen Belange auszudrücken und darzustellen hat. Wider Erwarten hat das dabei aufgekommene Gedankengut zu mancher Verbesserung seiner Lebensqualität geführt. Es hat ihn mancher Freund bei seinem Ansinnen unterstützt, ein Schreiber zu sein, indem er sich die Geschichten über die damit verbundenen Entdeckungen angehört hat. Da hat Matthias Schneider sich sortieren können und manche Resonanz dazu erfahren, was seine Gedanken und Ideenwelt für einen anderen Menschen bedeuten kann. Einen solchen Mut hat er dadurch gewonnen, wie er auf die Weise zustande gekommen ist. Das ist etwas Mögliches gewesen. Alles damit Verbundene hat ihm in irgendeiner Weise dabei geholfen, sich mit Worten frei zu machen und das Gute davon festzumachen. Sogar einen dementsprechenden Beruf hat er ergreifen können. So ist er inzwischen in der richtigen Verfassung, um etwas für seinen Broterwerb zu leisten. Damit hat manche Misere in seinem Leben inzwischen zu ihrem Abschluss gefunden. Schneider versteht seine Variante der Sprachgestaltung als eine, welche von der tatsächlichen Konstruktion der Schriften ausgegangen ist und dank ihr etwas für ihn sicherzustellen vermocht hat, was er benötigt. Das Korrekturverfahren, mittels dem er seine Texte aufbereitet und so deren Wert herausgestellt hat, hat einen hohen Rang dafür erlangt, wie seine Werke entstanden sind. Etwas Gutes hat er somit bei sich eingerichtet, obwohl das Ausgangsmaterial nicht immer zu ausreichend erschienen ist. Eine Vervollständigung der Gedanken gemäß jener eigenen Ideenwelt von ihm hat das Übrige dazu getan, dass sein Werk ausgereift ist. Deren Schlüssigkeit setzt er voraus, weil er um sie weiß. Eine vollkommene Form braucht sein Werk jedoch keine anzunehmen. Selbst eine einfache Vollständigkeit seiner Schriften hat eher einem Fixpunkt am Firmament geglichen, als dass sie leichthin zu erreichen gewesen ist. Da vollbringt er etwas, was ihm bekannt ist, auf seine Weise. Ausgestattet mit mancher Kraft zur Durchführung einer internen Überlegung bringt er somit etwas zuwege, was ein Produkt verkörpert hat, zu dessen Herstellung er eine Gelegenheit gefunden hat. Immerhin hat der Autor Matthias Schneider inzwischen etwas von jenem Grenzpunkt sprachlich wiederzugeben vermocht, welcher für ihn das Bindeglied zwischen der Innenwelt und der Außenwelt am Menschen verkörpert hat. Er erinnert sich unterdessen gerne daran, dass er existent ist und das für ihn auch im Nachgang noch etwas bedeuten soll. Damit identifiziert er sich, dass er es anerkannt hat, wer er sein wird. Manche Fehler passieren ihm dabei, viele davon haben sich als Schritte auf einem Weg der Annäherung an eine Bemessungsgrundlage des Existenten entpuppt. Da sind Sie nicht länger falsch erschienen. Vielmehr handelt es sich bei Ihnen um notwendige Schritte auf dem Weg hin zu einer wahren Erkenntnis des eigenen Wesens. Solche Näherungswerte zuzulassen und anzuerkennen, hat für ihn alles bedeutet, weil es das Ganze erst möglich gemacht hat, was er tut. Ohne so etwas zu bewahren, würde nichts Gutes bei ihm eintreten können. Das hat er so befunden, während er von sich aus hieran geschrieben hat. Damit hat das Ganze jetzt endlich seinen Rahmen erhalten, was seiner Kartei, Baukasten, im Gesamten enthalten ist. Gedanke. Ein affirmative Gedankengang. Von Bedeutung und von Wert für das Dasein eines Menschen sollen dessen Regungen, aber auch eine Abwesenheit derselben sein. Da findet sich der Mensch ein. Er kann mit sich gut umgehen, weil er sich schon kennt. Da braucht ihm niemand zu zeigen, wie es geht. Schließlich hat er nicht erst seit gestern für sich gesorgt. Da bejahen wir unseren Gedanken, wie er vorhanden ist. Wir ahnen es, dass er aus unserer internen Veranlagung resultiert. Für sie nehmen wir es an, dass eine Beständigkeit davon vorherrscht, was sie bei uns ausgemacht hat. Wir grenzen uns von solchen Begebenheiten ab, welche schon zu paraleitischen oder kataleitischen Effekten bei uns geführt haben. Wir lassen uns weder bannen, noch konzentrieren wir etwas Verwerfliches. Damit haben wir etwas Verqueres, was uns angeblich angehaftet hat, von vornherein verworfen. Wir gestehen es uns ein, dass wir demselben Prinzip zu gehorchen haben wie alle anderen Wesen auch. Da benennen wir es als die Natur von uns und erfahren unseren eigenen Zugang zu ihr. Damit soll klar sein, dass es unser Zugang zu ihr sein wird. Eine Schnittstelle davon könnten wir nicht ausmachen, weil alles, was ist, für uns als Natur erschienen ist. Damit vollziehen wir einen Naturglauben. Ohne die Kapitel der Wissenschaften aufzuschlagen, haben wir uns mit dem Trivialen begnügt und das Einfache zu schätzen gelernt. Das Wesen der Dinge ist, von seiner Art gesehen, schwierig zu verstehen und möchte doch von uns erfahren werden. Da haben wir die Menschen allesamt ins gleiche Licht gestellt. Es ist ein gegenwärtiges Licht gewesen. Wir würden nicht mehr und nicht weniger von ihnen kennen, als wir gemeinsam mit ihnen erlebt haben. Darum gestehen wir es ihnen zu, dass sie auch etwas erfahren haben, was im Grunde uns selbst betroffen hat. Jedem soll das Seinige zuzugestehen sein. Daran haben wir uns so gut, wie es gegangen ist, gehalten. Dazu sind wir erzogen worden, dass wir so etwas beherzigen. Damit bewahren wir unseren Einklang, weil es uns an etwas Schönes erinnert hat, dass wir auch heutzutage noch auf die gleiche Weise etwas zu bewegen wissen, wie es zu unseren Kindheitstagen geschehen ist. Unser Dasein verstehen wir als eine Existenz. Innerhalb von ihren Grenzen finden wir uns vor und versuchen aus eigener Kraft zu bestehen. Sie haben wir erhört und sind somit bei uns angekommen, bei uns gewesen und auch bei uns geblieben. Daraufhin haben wir das Joch aufgehoben und den Karren gezogen. In dazu gleichwertiger Weise sind wir mit dem Pflug durch das Feld gegangen und haben eine Furche aufgerissen. Da haben wir unser Dasein als eine Aufgabe verstanden und sie wahrgemacht. Aller Schlendrian ist so zeitweilig bei uns aufgehoben worden und vergangen. Dokumentation. Die Gedanken als solche belassen. Eine wichtige Stütze für den Autor Schneider ist das Bedenken der eigenen Dinge. Manches denkt sich ihm gerade so, ohne dass er dazu viel getan hat. Da hat er es belassen, anstatt es aus sich hervorzubringen. Dadurch ist er gestärkt aus solchen Situationen hervorgegangen. Der Mensch trägt seinen Gedanken keineswegs auf der Zunge. Dokumentation. Kraft der Bejahung. Als derjenige Mensch, welcher man ist, kann man zu sich stehen und sich behaupten. Dazu zählen wir auf uns selbst. Wir bestätigen unseren Einsatz und ein wahres Lebensglück, wie wir es aus unserem Leben kennen und wie es damit verbunden ist, was wir getan haben. Dabei ist die Affirmation als eine Kraft an uns zu vernehmen, welche die eigenen Güter integriert und bei uns erhält. Da brauchen wir keineswegs in die Ferne zu ziehen, wenn wir bereits etwas Gutes zu eigen haben. Es bräuchte sich nichts über Gebühr bei uns zu verändern, weil wir so gut ausgestattet sind, dass sich alles für etwas geeignet hat. Das empfinden wir als wahr. Dank der Kraft einer solchen Bejahung, wie sie von uns zum jeweiligen Moment ausgegangen ist, haben wir es erfahren, dass alles gut gewesen ist. Daran haben wir es ablesen können, dass es darauf ankommt, wie man sich zu den Dingen gestellt hat. Mit einer solchen Ausrichtung haben wir zu uns gefunden. Dann ist das Schicksal ein wahres gewesen, weil es für uns eine Gelegenheit dazu geboten hat, um zu bestehen. Als jener, welcher wir sind, ist das eingetreten. Impuls. Gleichsetzung. Der Mensch hat für sich etwas im Sinn, was so ist, wie es für jeden anderen der Menschen gleichermaßen gegolten hat. Da sehen die Menschen sich im rechten Licht, wenn sie ihre Situation und ihre Sache nicht relativiert, sondern für sie den vollwertigen Umfang angenommen haben. Da macht etwas uns Gegebenes 100% des Ganzen aus, was wir zu eigen haben. Abstriche davon braucht niemand zu machen. Eine Unversehrtheit des Ganzen bestehe fort. Da brauchen wir keine anderen Meinungen zu erhören, wenn es ums Ganze gegangen ist. Dafür sind allein nur wir verantwortlich gewesen. Es soll das sein, was wir zu tragen haben. Dafür haben wir ein Joch gebildet, dass wir einen festen Bezugspunkt zu eigen haben, welchem wir zustreben können. Alle Konzentration auf etwas Falsches soll vergehen, weil man eine Aufgabe für sich gefunden hat. Dann verspüren wir die Impulse aus unserer Umgebung. Es soll ein Einsatz unserer Kraft, also eine Ausgabe derselben uns festigen. Da machen wir Gebrauch von demjenigen Guten, was uns zu eigen ist, und haben uns keineswegs verausgabt. Alles soll bei uns im Lot sein. Manches entsteht darum, etwas davon soll auch von einem guten Wert sein. Seien wir ein Rückhalt für andere Menschen. Stellen wir uns an eine Position, welche zu uns gepasst hat. Nutzen wir sie zur Verwirklichung unserer eigenen Sache. Da tun wir es recht, weil wir uns dabei gefangen und gefunden haben, als wir uns auf etwas Einfaches besonnen haben. Das Resultat davon soll normal sein. Es ist vollkommen zu Recht von einer gewöhnlichen Art. Das haben wir aus eigenen Stücken erreicht. Wir haben dazu lediglich eine etwaige Schlechterstellung aufgegeben. Das hat unseren Horizont geklärt und etwas ist daraufhin wahr geworden. Eine Wanderung durch das Labyrinth der Gedanken hat sich aufheben lassen. Damit ist jener mentale Zustand aufgehoben worden, welcher uns vormals ins Nichtige hineingezogen hat. Etwas Gutes besteht zu Recht. Darum haben wir von einer Gleichsetzung mit anderen Menschen bei uns Gebrauch gemacht. Wir haben es angenommen, dass etwas Gutes, etwas Wahres und etwas Richtiges auch so sind, wie es durch diese Bezeichnungen ausgedrückt wird. Dann haben wir mit Maß und Ziel im Sinn den eigenen Weg aufgenommen. Impuls. Der nullte Grad. Ein Mensch, welcher das Gegebene anerkannt hat, soll auch damit zurechtkommen können, wie es ist. Dazu belässt er es in seinem originären Zustand. Er würde nichts davon verstellen. Da erscheint es so. Alles daran ist verkehrt, unvollständig und faul gewesen. Das ist zu erkennen gewesen, weil er sich nicht durch scheinbare Veränderungen davon in ein zusätzliches Geschehen verstrickt hat. Dann sind keine Überlagerungen davon aufgetreten, welche das Gegebene übertüncht haben. Was es gibt, ist auch entsprechend erschienen. Da ist das Gesamte kein vollwertiges Ganzes, sondern ein undefiniertes Gebilde aus zum Teil vorhandenen und zum Teil fehlenden Vorkommen des Wahren, Guten und Rechten. Vieles davon ist verstellt, etliches wird eine konfuse Situation bei uns einläuten, falls es sich auf uns einmal ausgewirkt hat. Da sind wir primär schutzlos gewesen. So sind wir erschienen, aber das soll wahr sein. Der Unterboden ist einer gewesen, welcher auch zu unterst angebracht werden muss, damit er als unser Fundament dienen kann. Wir sichern es ab, dass alles, was wir vernommen haben, zuordnenbar wirkt, indem wir es gemäß seiner Eigenheit, wie sie uns erschienen ist, angebracht haben. Der nullte Grad soll nun einer sein, welcher zu diesen Dingen analog gegeben ist. Oben ist oben und unten ist unten. Das haben wir belassen und dadurch eine Voraussetzung geschaffen. Unserer Erkenntnisfähigkeit haben wir dadurch gedient, dass wir etwas in einer adäquaten Weise benannt haben. Das Schicksal möchte es vernehmen, dass wir die Begebenheiten unserer Existenz nicht aufgelöst haben. Schlecht und gut sollen sich ergänzen, wahr und falsch sollen sich opponieren. Da tun wir es recht und belassen alles, wie es ist. Es bräuchte für nichts gut zu sein. Es bräuchte uns nichts einzubringen und auch nichts zu bewirken. In Unabhängigkeit davon wird der Mensch gut zu bestehen wissen. Impuls. Radikale Akzeptanz. In einer Welt, welche uns schon mit Reflexionen mannigfacher Art beaufschlägt hat, sind wir es selbst, welcher erschienen ist. Das haben wir belassen und festgestellt, dass es etwas Leeres ist, was aufgeladen werden kann. Da haben wir uns etwas zugeordnet und alles damit auf den Kopf gestellt. Das haben wir hernach sich überlassen, wie es geschehen ist, und somit etwas Falsches getan. Ausgehend von einer solchen Warte haben wir eine Ordnung bei uns aufrechterhalten, die alle Eigenheiten aufweist, wie sie aufgetreten sind. Da ist manches bei uns in Bewegung gewesen, was besser still zu sein hat. Jedoch ist uns das Ganze noch niemals auf eine kontrollierbare Weise erschienen. Nein, es soll vielmehr so sein, dass jedwede Entscheidung von uns für uns eine Lawine an Gefahren geschaffen hat, welche sich in der Art einer Friktion unverhältnismäßig stark auf den Bestand unseres Lebensglücks auswirken können. Da haben wir einen Scherbenhaufen vorgefunden und ihn belassen. Der Sachverhalt, dass jedes Werk aus unserer Hand mannigfache Reaktionen ausgelöst hat, hat uns dahin gebracht, zu akzeptieren, wie es ist. So ist es geschehen. Die Wahrheit ist wie eine Tüte, deren Inhalt für uns nichts bedeutet hat. Man hat sie uns vorgehalten, aber wir haben sie nicht erhalten. Da stellen wir das Gegebene ins richtige Licht und erkennen seine Schattierungen. Wir bezeichnen sie als Farben. Dank einer solchen Farbigkeit verkennen wir die Form davon, was da erschienen ist. Da verschwimmt alles bei uns und wir können es kaum richtig verstehen, was das gewesen ist. Es dringt tief in unser Bewusstsein ein, was da vorgekommen ist, und macht uns etwas aus. Da haben wir einen Deckel dafür gebastelt und als Begriff dafür das Unbewusste als Wort eingeführt. Es ist die Welt der Emanation. Sie macht es aus. Wir erkennen, dass etwas geschieht, aber wir haben es nicht gewusst, was geschehen wird. Eine Reflexion ist ohne Ursache. Sie ist bar aller Hebel. Für uns gibt es kein Bestehen, solange wir alles beschaut haben, ohne etwas dazu zu tun, was uns gerecht wird.